und mit ihnen gemeinsam darüber nachdenken, inwieweit die Welt der Kunst politisch ist und wie aus Kritik Kunst werden kann. Anhand des Beispiels der Guerilla Girls, auf dem heute der Fokus liegen soll, werden Sie mehrere Entwicklungslinien hoffentlich nachvollziehen können. Zum einen, wie aus dem Protest für und dem Verlangen nach mehr Teilhabe auch eine Kritik an der Repräsentation von Frauen in der Kunstwelt wird, wie aus der Kritik an der Kunstwelt selbst auch wieder Kunst entsteht und warum nicht nur der Inhalt von Kunst, sondern auch, wenn nicht sogar ganz besonders, der Rahmen, in dem sie entsteht, ein politischer ist. Hier noch kurz der Fahrplan, damit Sie sich ungefähr orientieren können, wo wir uns gerade befinden. Wie Sie sehen, will ich Ihnen noch ein bisschen was zu Frauen in der westlichen Kunstwelt sagen, bevor wir dann direkt zu den Guerilla Girls etwas mehr hören. Und zum Ende würde ich noch gerne etwas zu anderen Möglichkeiten von Intervention und Kritik sagen. Ja, bevor ich Sie jetzt komplett zutexte, haben wir noch einen kleinen interaktiven Teil. Ich würde Sie bitten, auf einem Blatt Papier oder wie auch immer, ich gebe Ihnen ungefähr eine Minute für das Ganze, ungefähr 5 Künstlerinnen aufzuschreiben, die Ihnen so spontan einfallen. Gut, die Minute ist jetzt so circa um. Ich weiß, es war jetzt ganz schnell, so mit Schnelldenken, besonders bei den Temperaturen. Wem sind denn 5 Künstlerinnen eingefallen? Kann ich mal so mit Handzeichen? Okay, bei wem waren es noch ungefähr 4? 3? 2? 1? Okay, und wenn Sie mal auf Ihren Zettel gucken, haben Sie denn Künstlerinnen, die vor dem 20. bzw. 21. Jahrhundert gewirkt haben? Irgendwer, der sagen kann, ja, 19. Da oben. Also, Sie sehen schon anhand der Ergebnisse, sieht nicht ganz so rosig aus, wie man vielleicht erwarten würde. Wenn Sie einen Blick in die Kunstgeschichte werfen oder halt auch auf Ihre Ergebnisse jetzt, oder auch einen Ausflug in die hiesigen Sammlungen der alten Meister machen, wo der Name ja durchaus Programm ist, da sind tatsächlich großteilig nur Meister drin, dürfte eins recht schnell deutlich werden, die sogenannte westliche Kunstgeschichte, also wir reden jetzt von Westeuropa und Nordamerika, besonders vor dem 20. Jahrhundert, ist eine männliche und auch eine sehr weiße. Bis auf ein paar Ausnahmekünstlerinnen, welche die Jahrhunderte mehr oder weniger gut überdauert haben, wie zum Beispiel, ich habe Ihnen mal ein paar mitgebracht, Artemisia Gentileschi, ist immer noch relativ bekannt. Eine andere ist Rosalba Carriera, eine der wenigen Frauen, die Sie in den alten Meistern auch finden können. Angelika Kaufmann, Mary Cassatt oder Marie Cassin, je nachdem, ob Sie sich amerikanisch oder französisch aussprechen wollen. Und Camille Claudel, die schon ins 20. Jahrhundert mitgeht, fallen die Künstlerinnen besonders vor dem 20. Jahrhundert durch ihre Abwesenheit auf. Die sicherlich verschiedenen Umständen geschuldet, so zum einen den falschen Rollenbildern der jeweiligen Jahrhunderte, die Frauen meist sehr wenig Spielräume ließen. Es waren Spielräume da, aber die waren teilweise wirklich sehr beschränkt. Die Exklusion und Restriktion von Frauen bezüglich handwerklich-künstlerischer Ausbildungsmöglichkeiten und später auch die sehr strikten Aufnahmeregeln bzw. Verbote von künstlerischen Akademien und Verbänden. Und hinzu kommt natürlich, wenn wir darüber nachdenken, die Kunstgeschichtsschreibung, die sich auf eine meist männliche Linie des Meistermalers eingeschossen hat. Eine Kunstgeschichtsschreibung, die bis ins 20. Jahrhundert hinein vorwiegend natürlich auch von Männern betrieben wurde. Diese Ausschlüsse lag fast immer die noch aus der Antike stammende und immer wieder neu formulierte Annahme zugrunde, dass das geistig-schöpferische, also der Genius, das Genie, etwas sehr exklusiv Männliches sei, was sich halt auch mit der Biologie etc. begründen ließe. Diese Annahme zog sich durch sämtliche Jahrhunderte hindurch, also Sie finden, egal in welchem Jahrhundert, immer wieder Äußerungen von Philosophen, Meisterdenkern, Biologen etc., die sich ungefähr auf diese Linie einschießen, zog sich also bis ins 20. Jahrhundert hinein und informierte und beeinflusste natürlich den Umgang mit weiblichen Kunstschaffenden. Jetzt nicht nur in den bildenden Künsten, wir können das auch in der Literatur sehen etc. Oder wie Peg Brandt in ihrer philosophischen Auseinandersetzung zur Teilhabe von Frauen in der Kunst schreibt: When men dominate the creative realm, The discourse about art, the pedagogy that influences succeeding generations, is inevitable. That is, of a system of aesthetic evaluation that privileges male creativity, originality, and attendant critical reasoning skills serves to maintain the status quo of patriarchal dominance. Die Frau galt also vielfach als beflügelnde Muse, nicht aber selbst als aktiv schöpferisch tätiges Wesen. Diese stark essentialistisch durchzogene Annahme wurde durchaus hinterfragt. Zum großen Bruch, der gleichzeitig zu einem kleinen Boom von auch dezidiert feministischer Kunst führte, kam es ab den frauenbewegten Jahrzehnten der späten 1960er und 1970er Jahre. In diesen Jahrzehnten kam es zu einer Suche und auch zu einer Wiederentdeckung weiblicher Kunstschaffender auch aus den vergangenen Jahrhunderten und zu einer etwas stärkeren Förderung zeitgenössischer Künstlerinnen. Und zu einer durchaus auch konsumkritischen Auseinandersetzung mit dem Kunstmarkt an sich, denn dieser hat ja eine sehr regulierende Wirkung auf die gesamte Kunstwelt. Das Ausschließlichkeitssystem, welches die Anerkennung und das Dazugehören zur Kunstwelt bis dahin reguliert hatte, wurde nun in Frage gestellt. Natürlich sehen wir dieses Infragestellen von Ausschließlichkeitssystemen nicht nur in der Kunstwelt, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Lebens. Aber dieses Ausschließlichkeitssystem hatte ja nicht nur negative Auswirkungen für weibliche Kunstschaffende, sondern auch für nicht weiße Künstler, die im Folgenden Artists of Color genannt werden. Mit Einbruch der Postmoderne wurden also viele Bedeutungssysteme und viele Dominanzen, die wir finden konnten in der Gesellschaft, unter ihnen halt die westliche, männlich dominierte Kunstwelt, in Frage gestellt und ihr Anspruch auf Allgemeingültigkeit wurde zunehmend abgesprochen. Noemi Smolnik schreibt diese Atmosphäre sehr schön bildlich wie folgt. Der Stein zerfällt, die Ölschichten bröckeln ab und dahinter öffnet sich ein weiter, weiter Blick, der nach langem Umherschweifen letztlich zur Einsicht führt, dass diese Selbstdarstellung, die in Europa ihre prachtvollsten Blüten in der Literatur, Musik, Kunst und Wissenschaft trieb, sich auf ein Ausschließlichkeitssystem stützt, das alle anderen Selbstdarstellungen blockiert, behindert, verbietet und lächerlich macht. Die Frage nach dem Warum wurde nun lauter. Also warum diese Dominanz von männlichen Kunstschaffenden? Warum sind Künstlerinnen in Museen, Übersichtswerken, Galerien etc. so dermaßen unterrepräsentiert? Warum wird die westliche Kunst nur als männlich und weiß dargestellt? Und warum scheint das eigentlich niemanden zu stören? Hatten diese Fragen und die Systemkritik, die ja auch in ihnen mitschwingt und die ihr zugrunde liegt, bis Anfang der 1980er noch einigermaßen wirkend gezeigt, so war es besonders dem Kunstmarkt mal wieder zu verdanken, dass das sehr enge Bild des westlichen Künstlers in den 1980er Jahren an sich, wenn Sie vielleicht mal nachdenken, historisch gesehen, gesamtgesellschaftlich, durchaus ein Jahrzehnt des Backlash, des konservativen Rollbacks so gesehen, neue Wirkmacht erhielt. Reingard Klingler beschreibt die Situation der 1980er wie folgt. Der Kunstmarkt der 80er Jahre zeigte nach Preishöchstleistungen einer starken Orientierung auf den europäischen Markt und dem nachfolgenden Crash ein eher angespanntes, sehr kompetitives, konkurrenzbetontes und auch wieder konservativer werdendes Klima. Alles konzentrierte sich wieder auf weiße, männliche Kunststars. Also es waren einige wenige, die Höchstpreise bei Auktionen etc. erzielten und damit teilweise auch Museen, Galerien Vorgaben vorlegten, was sie bei sich auszustellen hatten und was sich rentieren würde auszustellen. Diese Werke setzten damit also Standards und Trends und führten wiederum zu einer Marginalisierung von konzeptionellen und auch aktivistischen Kunstpraktiken, die in den vorherigen Jahrzehnten groß waren, also Performance Art, Kunst, die sich halt nicht nur mit dem Bild und der Bildhauerei aufhält. Trotz einem sich ändernden Verständnis dessen, was Kunst ist und wer sie macht, setzt der Kunstmarkt also weiterhin auf die alte Formel und bis auf ein paar Alibi-Künstlerinnen, die irgendwie immer mit bei sind, im Englischen nennt man das so Token, the Token Women or the Token Artists of Color, waren weibliche Kunstschaffende und auch Artists of Color weiterhin sehr stark unterrepräsentiert. Im Jahr 1984 veranstaltete das Museum of Modern Art, das MoMA, eine Ausstellung, die eben dieses Problem erneut extrem sichtbar machen sollte. Unter dem Titel An International Survey of Painting and Sculpture, also international mit in dem Titel, wollte diese Ausstellung ein hochaktuelles Bild über die damalige Kunstszene geben und abliefern. Der damalige Kurator der Ausstellung, Kinston McShine, ließ sich sogar zu den Worten hinreißen, dass ein Künstler, der in dieser Ausstellung nicht vertreten sei, seine Karriere doch nochmal überdenken sollte. Also ganz klar, his career, da waren nur an die männlichen Künstler gedacht. Von den 169 ausgestellten Künstlern in diesem internationalen Survey waren gerade mal 13 weiblich. Alle waren weiß und entweder kamen sie aus den USA oder aus Europa. Also eine ganz klare Fokussierung von der ganzen Sache. International sieht dann vielleicht doch ein bisschen anders aus. Und das bringt uns dann direkt zu der ersten Aktion, beziehungsweise wir können es auch Geburtsstunde der Guerilla Girls nennen, als Antwort auf eben diese Ausstellung, dieses International Survey, das wieder mal dieselben Gruppen wie zuvor auch marginalisierte, und der ihr zugrunde liegenden Einstellung auch innerhalb der Kunstwelt gegenüber allen Künstlern, die halt nicht weiß und männlich waren, plakatierten sie Wände in Soho und im East Village mit den folgenden Plakaten. Diese Galerien zeigen nicht mehr als 10% Frauen oder gar keine. Wie viele Frauen hatten eine Einzelausstellung in den New Yorker Museen im letzten Jahr? Guggenheim 0, Metropolitan 0, Modern, also das Museum of Modern Art, eine, Whitney 0. Das ist ein etwas späteres Plakat, worauf werden wir auch nachher nochmal etwas zu sprechen kommen. Die Vorteile davon, eine weibliche Künstlerin zu sein, und die Vorteile, die dort aufgelistet sind, können nur schwer tatsächlich als Vorteile gesehen werden. Und dann noch, was haben diese Künstler alle gemeinsam? Sie alle zeigen ihre Werke in Galerien, die nicht mehr als 10% Frauen oder gar keine zeigen. Diese Plakate sollten aufrütteln, aber nicht nur auf eine trockene, belehrende Weise, sondern eher mit Humor und Aha-Effekt, weil sie nannten Zahlen, sie nannten Namen, die davor nicht wirklich bekannt waren. Gleichzeitig waren sie sehr gewagt, da sie, wie gesagt, Galerien und auch Künstler direkt benannten und sie somit mit in die Verantwortung nahmen. Sagten, wir sind alle Teil des Problems. Dies war für die dahinterstehenden Künstlerinnen der Guerilla Girls, fast alle damaligen Aktiven waren selbst Künstlerinnen oder auf irgendeine Art und Weise in der Kunstwelt tätig, auch ein Grund, anonym zu bleiben. Auf diese Anonymität kommen wir nochmal zu sprechen. Aber wie Susan Tellman es im Arts Magazine schildert, haben wir noch eins, das habe ich vergessen, genau, wie viel verdienen weibliche und wie viel männliche Künstler? Susan Tellman beschrieb dies wie folgt. The posters were rude. They named names and they printed statistics. They embarrassed people. In other words, they worked. Diese Plakate dienten also zum Wachrütteln der Kunstszene, die sich bis dahin immer über sämtliche Kritik durchaus erhaben sah. Was 1985 eher als eine sehr spontane Aktion begann, sollte sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu einer festen, kritischen Größe innerhalb und auch außerhalb der Kunstwelt auswachsen. Waren es zunächst nur Undercover-Aktionen, wie zum Beispiel diese Plakatkleben, Sticker verteilen etc., man kann sich es ungefähr vorstellen, mit welchen die Guerilla Girls Aufmerksamkeit erlangten und Bewusstsein schüren wollten, so wuchsen die Aktionen in den darauffolgenden Jahren zu größeren und wesentlich publikumswirksameren Events. Neben einem kritischen Blick auf die Kunstwelt kam auch Kritik an der Filmbranche und eine generelle Auseinandersetzung mit der Situation von Frauen in der amerikanischen, vor allem in der amerikanischen Gesellschaft hinzu. Im Jahr 1999 inkorporierte die Gruppe unter dem Namen Guerilla Girls Inc. und nach dem Jahr 2000, dem von ihnen betitelten Banana Split, trennte sich ein Teil der Gruppe ab und gründete zum einen Guerilla Girls on Tour, eine Gruppe, die sich vor allem mit Diskriminierung innerhalb der Theaterwelt auseinandersetzt, und in Guerilla Girls Broadband, eine Gruppe, die online aktiv, also vor allem online aktiv ist und sich vornehmlich mit der gesamtgesellschaftlichen Situation von Frauen, mit Krieg und auch mit Arbeit auseinandersetzt. Auch wenn diese Gruppen nicht mehr direkt zu den Original Guerilla Girls gehören, sind sie trotzdem immer noch Teil dieses großen Netzwerks, da sie ja aus der Gruppe mit hervorgegangen sind und teilen auch, wie schön ersichtlich ist, finde ich, ästhetisch und auch stilistische Herangehensweise. Also wir haben wieder den Zurückgriff auf die Gorilla-Maske, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, und auch die Banane, die natürlich an den Gorilla-Part der Guerilla Girls erinnert. In den fast 30 Jahren, die die Guerilla Girls mittlerweile unterwegs sind, insgesamt dürften nun mittlerweile 100 Menschen Mitglied bei den Guerilla Girls gewesen sein, über die Jahre verteilt, hat sie ein sehr großes Archiv von Postern, Bildern, Stickern, Briefen und viel, viel mehr angesammelt, für welches hier wirklich nur streiflichtartig Platz sein wird. Also das, was ich Ihnen zeige, ist nur so die Spitze des Eisbergs, der noch darunter liegt. Es gibt noch viel mehr Material, das können Sie alles auch im Internet einsehen. Also die Gruppe hat alles, was sie produziert hat, auch ins Internet gestellt, runterladbar, weiterverwendbar. Im Folgenden möchte ich daher zunächst auf Methoden und Strategien der Guerilla Girls eingehen und mich dann ein paar ausgewählten Projekten zuwenden. Zum Abschluss werde ich auch noch ein paar Kritikpunkte an den Guerilla Girls beleuchten. Zu den Methoden und Strategien. Zwei fundamentale Aspekte der Intervention der Guerilla Girls habe ich schon so kurz erwähnt. Kurz gestreift ist zum einen die Anonymität, die durchaus wichtig ist für das Ganze, und zum anderen der Humor. Zunächst einmal zur Anonymität. Weil diese am Anfang, wie ich schon sagte, sehr wichtig, um den eigenen Ruf und das eigene Überleben in der Kunstwelt zu schützen, so stellte sich das bald als ein durchaus wichtiges Element ihres Erfolges dar. Zum einen bleibt nur durch die totale Anonymität der Fokus auf den Aussagen und den Themen, um die es den Guerilla Girls geht. Und es wird halt nicht die meist journalistische Obsession bedient, alles zu personalisieren. Zum anderen hilft diese Aura des Geheimnisvollen natürlich auch Aufmerksamkeit und Interesse zu schüren und die Kunstwelt dahingehend zu verunsichern, dass überall ein potenzielles Guerilla Girl sitzen könnte, weil man ja nicht weiß, wer tatsächlich zu der Gruppe gehört. Dafür, für diese Anonymität, ist ganz wichtig, die Gorilla-Masken, die bei jedem öffentlichen Auftritt, ob Workshops, Panels, Fotoshoots etc. getragen werden und die auch sonst auf sehr vielen Büchern, Plakaten etc. der Guerilla Girls immer wieder auftauchen. Warum gerade die Gorilla-Maske? Ich habe auch ein bisschen nachrecherchiert und anscheinend können sich die Originalmitglieder auch nicht mehr so ganz erinnern, wie es kam, vermutlicherweise basierend auf einem Schreib- bzw. Hörfehler. Wie Sie schon gehört haben, wir würden natürlich das Guerilla vielleicht eher als Guerilla aussprechen. Im Amerikanischen nimmt man es nicht so genau, da heißt es halt Guerilla und der Gorilla heißt Gorilla und das hört sich beides stark ähnlich an. So kam es vermutlicherweise zu einem Schreibfehler und als das öffentliche Interesse größer wurde und man die Anonymität behalten wollte, dachte man sich, gut, wenn es schon dieses Verhören und diesen Schreibfehler gibt, benutzen wir die Gorilla-Maske. Und das ist jetzt so gesehen das Symbol der Guerilla Girls geworden. Guerilla Girls. Meist, wie Sie hier auch sehen, wird das Ganze kombiniert mit schwarzer Kleidung, ab und zu mit sehr, doch eher sexualisierter Kleidung, um auch einen gewissen Bruch zu erreichen zwischen diesem tierischen mit der Gorilla-Maske und diesem hyperfemininen, das Ganze so ein bisschen ab Absurdum zu ziehen. Hier etwas eher stärker bekleidet und wie Sie sehen mit Yoko Ono. Zur Anonymität natürlich gehört auch die Nichtnennung des eigenen Namens. Also es ist absolut nicht bis heute nicht klar ersichtlich, wer eigentlich zu der Gruppe gehört, wer zu der Gruppe gehört hat. Es wird der eigene Name nicht genannt und auf der anderen Seite wird dann, um trotzdem ein bisschen Identifikation herzustellen, mit wem zum Beispiel Interviewer gesprochen haben, werden Namen von verstorbenen Künstlerinnen adoptiert, damit diese auch wiederum ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangen. So fungieren die Guerilla Girls unter anderem unter Decknamen wie Käthe Kollwitz, Rosalba Carriera, die wir vorhin gesehen haben, Frida Kahlo, die doch einige bekannt sein dürfte, Emily Carr, Meta Fuller und viele, viele mehr. Oder sie geben sich gar keinen Namen, sondern nur Nummern, um all die weiblichen Künstlerinnen zu repräsentieren, die es nie in irgendwelche Geschichtsbücher oder zu irgendwelchen Erwähnungen geschafft haben. Und wie gesagt, die genaue Mitgliederzahl wird nicht verraten. Mitglieder werden öfters oder meist nur über Mundpropaganda und persönliches Anwerben zu der Gruppe hinzugenommen. Die Anonymität, so sehr sie mittlerweile zu dem Gesamtkonzept Guerilla Girls gehört, weil Guerilla Girls werden meist mit ihrer Anonymität, mit den Gorilla-Masken etc. in Verbindung gesetzt, bringt auch eine gewisse Ironie mit sich. So haben bereits mehrere Guerilla Girls immer wieder in Interviews angemerkt, "We do think it is really bizarre that the best way to be taken seriously as a feminist in the art world is to be anonymous and wear a gorilla mask." Also wir finden es schon durchaus bizarr, dass die einzige Art, wie man als Feministin in der Kunstwelt ernst genommen wird, ist, anonym zu bleiben und eine Gorilla-Maske zu tragen. Auch sahen und sehen sie sich oftmals der Kritik des Nicht-Fassbaren ausgesetzt. Also es ist nicht klar, wer gehört zu der Gruppe. Die Gruppe bleibt ein bisschen unfassbar, etwas sehr Flüchtiges. Alles in allem sind es jedoch diese beiden Aspekte, die das Wesen, um nicht zu sagen die Corporate Identity, könnte man schon fast nennen, der Guerilla Girls ausmachen. Jetzt zu dem Stichpunkt Humor oder wie ich es genannt habe, Humor, Fakten und unerhörte Bilder. International sind die Gorilla Girls neben ihrem leicht wiedererkennbaren Aussehen vor allem durch ihre Plakate und Poster bekannt. Waren die ersten noch recht nüchtern, wie sie gerade gesehen haben, gehalten, gespickt mit Fakten, welche die unschöne Realität in der Kunstwelt klar benannten, so wurden die Plakate immer mehr mit Humor durchzogen. Dies tat jedoch den Fakten nennen keinen Abbruch. Also Fakten sind meist verzeichnet auf diesen Plakaten. Sämtliche Aussagen in ihren Werken werden von den Gorilla Girls auf dem Werk selbst meist noch mit einer Quelle hinterlegt, um ganz klar anzuzeigen, die Fakten hätte auch jemand anderes herausfinden können. Wir haben es lediglich zusammengetragen. Durchzogen mit Humor, sehr oft auch Spott und Hohn, werden unwiderlegbare Informationen präsentiert, die helfen sollen, die Kunstwelt und wie wir später sehen werden, nicht nur diese, sondern die Gesamtgesellschaft zu beschämen und auch zu einer Änderung zu bewegen. Das ist so der Antrieb dahinter, dass Änderung durch Scham auch irgendwie erzeugt wird. So wird dies auch durchaus in dem Sarkasmus sichtbar, welcher auch immer wieder als Mittel eingesetzt wird, um deutlich zu machen, wo die Schwachstellen denn liegen. So spielten die Gorilla Girls im Verlauf des Anger Panels, des Wut Panels, welches 1986 am College von der College Art Association veranstaltet wurde, folgendes Statement ab. I'm a gorilla girl and I think that the artwork is perfect and I would never think of complaining about any of the wonderful people in it. After all, women artists make fully one whole third of what male artists make, so what's there to be mad about? I mean, it's not nice to get angry. I wouldn't dream of getting angry. Hier spielen die Gorilla Girls ganz stark mit dem Girl-Teil von ihrem Namen, also dem Teil des Mädchens und der Rollenverstellung, dass halt Mädchen nett zu sein haben und nicht wütend werden sollen. Auch das vorhin gezeigte Poster, The Adventures of Being a Woman Artist, spielt mit diesem Vorurteil, dass Frauen nett zu sein haben und sich nicht beschweren sollen. Hier haben wir es nochmal. Denn die ganzen Vorteile, die hier aufgelistet sind, wenn Sie sich mal angucken, sind natürlich absolut keine Vorteile, sondern werden mit einem Augenzwinkern vorgetragen, um die harte Realität vieler künstlerisch arbeitender Frauen zu beschreiben. Der letzte ist natürlich besonders schön und auch eine kleine Augenzwinkern auf die eigene Arbeit. Getting your picture in art magazines wearing a gorilla suit. Sie sind also in die Kunstmagazine gekommen, weil sie sich als Gorillas verkleidet haben, nicht unbedingt mit der eigenen Kunst. Weiterhin gehören zu dem Repertoire der Gorilla Girls natürlich auch spontane Straßenaktionen in Gorilla-Kostümierung, im Stil des Straßentheaters, wie es noch aus den 60ern bekannt ist. Dem Teil Gorilla im Namen trägt die Gruppe damit durchaus Rechnung, also Guerilla, Entschuldigung, nicht Gorilla. Wave-Aktionen, wie wir sie hier sehen, wo vorgefertigte Texte an Institutionen der Kunstwelt geschickt werden oder andere auch dazu aufgerufen werden, dies ebenfalls zu tun. Das ist ein Standardbrief, den schon viele Kunstmagazine, Kunstgalerien, Museen etc. bekommen haben, wo es immer mal wieder die Fakten neu eingefüllt werden, etwas umgeändert, aber der Tenor bleibt immer wieder derselbe. Besonders schön der Abschlusssatz. We know that you feel terrible about this and will rectify the situation immediately. Wir wissen, dass du dich deswegen total schlecht fühlst und sofort etwas tun wirst, um diese Situation zu verbessern. Dies ist eine andere Postkartenaktion, wo Postkarten verteilt wurden und die Menschen es halt an das MoMA schicken konnten, beziehungsweise die Kuratoren der Ausstellung, wo in einer Ausstellung, die sich mit dem Stillleben beschäftigt hatte, gerade mal drei weiße Frauen, eine Woman of Color und gar keine männlichen Künstler, also gar keine Men of Color in der Ausstellung vertreten waren von 71 Künstlern, was doch eher befremdlich ist und wo man sich fragt, ob es wirklich niemand anderen gibt, der Stillleben zeichnet. Zunehmend gehört zu ihrem Repertoire auch Workshops, Panels, in denen immer ganz viel Wert darauf gelegt wird, das Publikum zu involvieren und sich an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Gorilla Girls funktionieren also, arbeiten mittlerweile nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern durchaus auch in Europa. Mit all diesen verschiedenen Methoden und einem starken, sehr spontanen Stil knüpfen die Guerilla Girls an andere politisch-aktivistische Gruppen an, wie zum Beispiel dem Women's Action Coalition, der Guerilla Art Action Group der späten 1960er Jahre. Also da hatten wir schon mal eine Guerilla-Kunsttruppe, die sich aber nicht so sehr mit den Belangen von weiblichen Künstlern oder Artists of Color auseinandergesetzt hat. Oder auch dem Women Artists Revolution Gruppe der 70er Jahre. Also einen weiteren Einfluss benennen die Guerilla Girls selber eine Pro-Choice, also eine Pro-Abtreibungsgruppe, die sich No More Nice Girls nannte und aus den frühen 80ern kam. Es wird also sichtlich, dass sie ihre Herangehensweise und auch ihren Background in verschiedenen Gruppen wiederfinden und auch die Methoden dieser Gruppen annehmen. Lassen Sie uns nun zu dem Plakat vom Anfang zurückkehren. Das haben Sie sich ja alle schon eine Weile angucken können. Bis heute hat dieses Plakat zwei Reinkarnationen durchgemacht und ist, wie ich schon sagte, vermutlicherweise eines der bekanntesten Werke der Guerilla Girls. Selbst Leute, die von ihnen noch nie was gehört haben, haben meistens schon mal irgendwo dieses Plakat gesehen. Das Original aus dem Jahr 89 entstand im Auftrag des Public Art Fund in New York und sollte zunächst auf einer großen Werbetafel und einem Billboard gezeigt werden. So kam es zu dem sogenannten Weenie Count, dem Schniedelzählen, im Metropolitan Museum. Nachdem der Public Art Fund das Design ablehnte, weil es wäre ihnen nicht konkret genug gewesen, mieteten die Guerilla Girls Werbeflächen an Bussen und ließen diese Aussagen halt durch die Stadt fahren. So lange, bis die Buskompanie sagte, der Vertrag wurde nicht verlängert wegen dem Bild, was drauf ist. Das wäre pornografisch. Basiert natürlich auf dem von Jean-Auguste Ingré gemalten Bild La Grande Odalisque und funktioniert als Kritik auf mehreren Ebenen. Hier haben Sie also das Original, an die dieses Plakat angelehnt ist. Gehen wir zurück zu dem Bild. Während sich in Ingres Gemälde klar erkenntlich ist, welches in Ingres Gemälde klar erkenntlich ist, rufen die Guerilla Girls durch das Zuführen ihres Markenzeichens der Gorilla-Maske nicht nur sich selbst in Erinnerung auf diesem Bild, sie brechen auch das Bild auf eine humoristisch-ironische Weise auf. Wir sehen nicht mehr den zu erwarteten, meist hübschen Frauenkopf, der zu einem solchen Akt standardmäßig gehört, sondern den eines Gorillas. Die Frauengestalt oszilliert also zwischen Mensch und Tier, gewinnt dadurch etwas Gefährliches, etwas Aktives und scheint sich dem Betrachter aber gleichzeitig auch zu entziehen. Es ist eine starke Pose, die aus dem Bild hinausweist und nicht den Betrachter anguckt. Ein Lachen wird erzeugt, weil diese Darstellung unserer normalen Sehgewohnheit entgegenläuft. Dank Museen und den ganz vielen kunstgeschichtlichen Werken, die es gibt, wissen wir, wie ein solcher Frauenakt auszusehen hat. Dass er es nicht tut, produziert Aufmerksamkeit, lässt uns neugierig werden. Scheint er doch die Darstellungsweise der Frau als die ewig Nackte, das ewige Objekt in der Kunstgeschichte zu kritisieren. Pat Brand nennt diese Art der Aneignung und Nutzbarmachung eines bekannten Kunstwerkes, so wie sie hier stattfindet, eine feministisch-visuelle Parodie, die sie darin sieht, dass ein Kunstwerk als eine feministische Satire fungiert. Also wer erwartet hier schon einen Gorillakopf zum Beispiel? Und dass diese Parodie eine komplexe Imitation einer Arbeit eines männlichen Künstlers ist, in diesem Fall von Ingré. Komplex meint, dass die Imitation mit einem Bruch, einer Kritik, einem Kommentar versehen ist. Um die Parodie als Parodie lesen zu können, müssen wir das Original kennen, meint zumindest Pat Brand. In diesem Fall würde ich allerdings sagen, reicht es, dass wir das Genre des Frauenaktes kennen, um den Witz durchaus zu verstehen. Wir müssen das Gemälde, auf dem es basiert, nicht unbedingt ganz genau kennen. Wir wissen aber, dass es sich hierbei um ein Aktbild handelt. Die Frage, müssen Frauen nackt sein, um in das Metropolitan Museum zu kommen, eröffnet uns eine weitere Lesart dieses Plakates. Nicht nur verweigert sich der Akt, nein, sie prangert an. Die Worte zusammen mit dem Bild steigern die Satire. Was sollen wir antworten? Antwortet doch das Bild für uns, denn dank des Gorillakopfes steht die Odalisque nun auch für Künstlerinnen, entkleidete Künstlerinnen. So wird nicht nur die Unterrepräsentation von Künstlerinnen an sich bemängelt, sondern auch das Bild der Frau, das sich durch die Kunst zieht. Sie darf nicht kreieren, aber soll zur Verfügung stehen und konsumiert werden. Wie Reingard Klingler anmerkt, ein Frauenakt ist nicht nur das Bild eines nackten Menschen, er enthält soziokulturelle Deutung des Frauseins und ist historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeiten in sich. Auch eine Künstlerin kann sich ihrer Rolle als Frau nicht entziehen. Die Gesellschaft definiert sie als Frau mit allen den relevanten Rollenkonstruktionen und Reduktionen, was leider nur allzu oft auch Auswirkungen auf ihre Arbeit hat. In dem Sinne, dass die Arbeit halt nicht im Kunstmuseum gezeigt wird. Durch den weiteren Text auf dem Plakat wird nochmals unterstrichen, dass ja, Frauen müssen anscheinend nackt sein, um in dieses Museum zu kommen. Denn weniger als 5% der Künstler in der modernen Kunstsektion, hier ist noch nicht mal von sämtlichen anderen Kunstsektionen, sondern die moderne Kunstsektion gesprochen, sind Frauen, aber 85% der Akte sind weiblich. Dies ist die altbewährte Methode der Guerilla Girls. Gib denen die zweifeln Zahlen und sie können dir kaum widersprechen. Zusammen mit der Frage und dem Bild der Verfremdeten oder Lisk, die als Akt und Künstlerin gleichzeitig fungiert, ist dieses Plakat nicht nur eine Kritik der Kunstwelt als organisatorischem Rahmen, sondern auch an ihrem Inhalt. In den Jahren 2004 und 2011, hier haben wir die Zahlen für 2004, Sie sehen, die Prozentzahl der weiblichen Künstlerinnen, die in der Met sind, ist runtergegangen. Wiederholte die Gruppe den sogenannten Weenie Count und beide Male sah die Situation in dem Met Museum nicht viel besser aus. So konstatierten sie im Hinblick auf die neuesten Zahlen von 2011: In 2011 we did our latest recount. We were sure things had improved, but surprise, only 4% of the artists in the modern and contemporary sections are women, but 76% of the nudes were female. Fewer women artists and more naked males. Is this progress? Guess we can't put our masks back. Also sie summieren, weniger weibliche Künstlerinnen sind repräsentiert, dafür gibt es mehr nackte männliche Statuen. Ist das wirklich Progress? Fortschritt. Fortschritt, danke. Manchmal macht man nur nicht mehr mit. Ist das wirklich Fortschritt? Scheint so, als könnten wir unsere Masken noch nicht weghängen. Also das sind die neuesten Zahlen vom Metropolitan Museum. Vielleicht hat sich in den letzten 2 Jahren was verbessert. Mal gucken, wann es die 4. Reinkarnation des Plakates gibt. Gut. In der nächsten Aktion, auf die ich eingehen möchte, das ist nicht direkt eine Einzelaktion, sondern besteht aus mehreren Plakaten, welchen die Guerilla Girls im Laufe der Jahre zur Debatte rund um die körperliche Selbstbestimmung von Frauen gemacht hat. Diese wurden von der Gruppe Public Service Message genannt oder so untertitelt, also eine Nachricht im Dienste der Öffentlichkeit. So wandte sich die Gruppe schon recht früh neben ihrer Aktivität innerhalb der Kunstwelt auch mit dem generellen Status der Frauen in der Gesellschaft zu und machte zum Beispiel mit dem Plakat von 1992, das ist jetzt ein bisschen heftig, es geht um Vergewaltigung, ich sag's nur, mit dem Plakat If You're Raped auf die absolut unfassbar kruden Einstellungen mancher Menschen gegenüber Vergewaltigung und der verschwindend geringen Aufklärungsrate aufmerksam. Hier wird die sonst eher humorige Herangehensweise der Gruppe auf eine sehr krasse, ja schockierende Aussage, für eine sehr krasse und schockierende Aussage aufgegeben. Der Schockeffekt, die diese hat und das Bewusstsein, welches mit ihr erreicht werden soll, sind nicht durch leichten Sarkasmus transferierbar. Hier sind die potenziellen Opfer von eben jener Tat als fast schon gesichtslose Masse dargestellt. Eine Masse, die für sehr viele Menschen auch kalt wegen der Ferne gesichtslos bleibt. Aber gleichzeitig wird diese Darstellungsweise anklagend, was sie ja auch soll. Aus dem gleichen Jahr stammt ein Plakat zum Thema Abtreibung, welches wieder etwas gewitzter daherkommt, so könnten wir es nennen, und sich durchaus auf die ändernden Einstellungen eines der lautesten Gegner von Abtreibung, nämlich der katholischen Kirche, anprangert und gleichzeitig mit ihrer Aussage das ewig Gestrige, so gesehen, der katholischen Kirche unterwandert oder die Berufung, dass Dinge schon immer so gewesen wären und keine Veränderung gewünscht würde, die traditionellen Werte, wie sie hier nennen. Hier heißt es also, die Guerilla Girls verlangen eine Rückkehr zu traditionellen Werten der Abtreibung. Und unten drunter steht kleiner, das könnte jetzt natürlich schockierend wirken, wenn man diesen großen Text liest und ein bisschen was von der Gruppe kennt, denkt man sich, warum? Was meinen die denn mit traditionellen Werten? Und darunter steht, vor Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Abtreibung ein paar Monate vor der a few months of pregnancy, in den ersten Monaten der Schwangerschaft noch legal, konnte es legal durchgeführt werden. Selbst die katholische Kirche verbat dies nicht bis 1869. Also hier wird so die Aussage, die besonders von Kirchenseite aus immer kommt, dies wäre eine neue Entwicklung und der würde man sehr stark entgegenstehen, durchaus ad absurdum geführt, wenn darauf hingewiesen wird, dass dieser starke Stand gegen die Abtreibung nicht immer so war. Ein weiteres Plakat, welches sich mit der immer wieder prekären Lage der körperlichen Autonomie von Frauen auseinandersetzt, ist das 2003 entstandene US Homeland Terror Alert System for Women, welches dem Terrorwarnsystem der Bush-Regierung nachempfunden ist, sich jedoch um die Lage von Frauen dreht. Hier sehen wir wieder jene komplexe Imitation, wie auch in dem Plakat, das sich um das Metropolitan Museum drehte. Aber statt das Terrorwarnsystem zu zeigen, so wie es ist, was vielfach auch zur Einschüchterung verwendet wurde und kaum auf tatsächliche Fakten gestützt war oder reelle Gefahren, offerieren die Guerilla Girls hier tatsächliche Veränderungen unter der Bush-Regierung, die bei der Terrorhistorie und allem Patriotismus nach dem 11. September fast untergingen. Hier wird also die Strategie der feministisch-visuellen Parodien nochmals verwandt, um diesmal auf die sich dramatisch verschlechternde Situation von Frauen in den Vereinigten Staaten unter der Bush-Regierung aufmerksam zu machen. Ein letztes Plakat, welches ich Ihnen noch zeigen möchte, auf das ich eingehen möchte, ist von 2009. Ich hoffe, man kann die Sprüche einigermaßen gut lesen. Dieses entstand im Auftrag der Galerie Lucam in Montreal. Es heißt Disturbing the Peace. Es ist ein großes, im Graffiti-Stil gehaltenes Plakat, welches Sprüche sogenannter großer Denker oder anderer berühmter Männer, fast alle von ihnen in einer Richtung oder der anderen, Meinungsmacher in Nordamerika vereint. In allen dreht es sich um die minderwertige Stellung der Frau und die Ablehnung von Feminismus. Dargestellt, als wären es irgendwelche harmlosen Kritzeleien oder Schmierereien an einer Wand, entfalten sie ihr Frauenverachtnis und ihr zerstörerisches Potenzial erst bei näherer Betrachtung, also erst, wenn wir uns die Sprüche durchlesen. Konzentriert auf das Plakat sind sie der Inbegriff von Misogynie und zeigen die langen Linien des Frauen- und Feministenhasses eindrucksvoll auf. Wir haben hier zum Beispiel Pythagoras, Picasso ist auch erwähnt, Pat Robertson ist ein evangelikaler Fernsehprediger aus den Vereinigten Staaten, Rush Limbaugh eine Radiopersönlichkeit aus den Vereinigten Staaten, beide dafür bekannt, die absolut krassesten Dinge von sich zu geben, und wird auch noch Eminem erwähnt. Während sich die meisten dieser Zitate, also bekannten Männern, durchaus zuordnen lassen, bis auf die ganz linken Sprüche links unten, das sind zwei sogenannte Bumper-Sticker, also Aufkleber, die sich Menschen auf ihr Auto kleben können. Diese Sticker gibt es auch original so in den Vereinigten Staaten zu kaufen. Also diese Sprüche habe ich auch schon live auf Autos gesehen. Während sich also alle diese Sprüche bekannten Männern zuordnen lassen, fällt ein Spruch, der hier leider ganz verschwommen zu sehen ist, ganz besonders ins Auge. Es handelt sich hier unten um dieses kleine Viereck. Auf dem steht: I hate feminists, I've decided to send feminists to their maker. Ich hasse Feministinnen, ich werde sie alle zu ihrem Schöpfer zurückschicken. Dies ist eine Referenz zu dem Spruch des Polytechnikschützen, welcher 1989 in der Polytechnischen Schule von Montreal 20 Schülerinnen erschoss, nachdem er die männlichen Schüler aufgefordert hatte, den Raum zu verlassen. Also er wollte die Frauen, die dort anwesend waren, umbringen. Das 20. Jubiläum dieser Gewalttat war der Anlass für dieses Plakat und auch zu der dazugehörigen Guerrilla Girls Retrospektive in der Lucam Galerie. Dieser geballte Hass, der durch die Zitate erzeugt wird, wird mit einem Zitat aus einem Artikel von Bob Herbert aus der New York Times abgerundet, welches er nach einer ähnlichen schlimmen Gewalttat 2008 schrieb. Diese Art von Präsentation erregt natürlich Aufmerksamkeit. Freudige Erwartung wenden wir uns an den Plakaten zu, es sieht bunt aus, es knallt und sind dann doch sehr schockiert, verstört und nachdenklich wegen dem Inhalt. Auch dies ist eine beliebte Taktik der Guerrilla Girls. Aufmerksamkeit ziehen und dann den Inhalt loslassen. Ich möchte einen kleinen Überblick über das Schaffen der Guerilla Girls auf einer doch etwas kritischeren Note enden lassen. Wie in dem letzten Beispiel deutlich wurde, sind die Guerilla Girls durchaus im Kunstbetrieb angekommen. Wie gesagt, das ist im Rahmen einer Retrospektive, im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung entstanden. So wurden sie in den letzten Jahren zur Diskussion eingeladen, sind selber Thema von Einzel- und Gruppenausstellungen gewesen und wurden von Museen angesprochen, um die jeweiligen Institutionen zu kritisieren. Also mittlerweile ist es so, dass Museen sich direkt an die Guerilla Girls sagen und wenden und sagen, schreibt doch mal was Negatives über uns oder macht doch mal eine krasse Aktion in unserem Museum, die unser Museum kritisch unter die Lupe nimmt. Der Furcht- und Schreckenaspekt, den die Gruppe am Anfang also durchaus hatte, ist mittlerweile, kann man schon sagen, verflogen und sie sind zu einer eigenen Größe innerhalb der Kunstwelt geworden. So bespielten sie zum Beispiel auch eine durchaus große Fläche der Biennale in Venedig im Jahr 2007. Vielfach hat dieser Aspekt und der Fakt, dass sie sich nie so komplett vom Kunstbetrieb an sich distanzierten, Kritik eingebracht. So sehen einige Künstlerinnen es durchaus kritisch, dass die Guerilla Girls die etablierten Galerien und Museen kritisieren, ihnen damit jedoch durchaus einen hohen Wert und eine richtungsweisende Funktion zuweisen. Ein Aspekt, den die Girls selber durchaus bestreiten, so kontern sie den Vorwurf, dass auch sie dem kapitalistischen System des Kunstmarktes kaum Kritik entgegenbringen, damit, dass sie Künstlerinnen mit einem großen I dazu aufrufen, Kunst öffentlich verfügbar zu machen und für so viele Menschen wie möglich erschwinglich zu halten. Inwieweit dies natürlich dem Konsumdenken des Kunstmarktes tatsächlich widerspricht, ist diskutierbar. Sicher machen sie ihre Form des Protests und der Intervention für so viele Menschen wie möglich verwertbar und erfahrbar zu machen, das ehrt sie, dass sie dies tun, indem sie die meisten Plakate und Poster, wie schon erwähnte, Briefkarten etc. online stellen und zum eigenen Vervielfältigen und Aktivwerden aufrufen. Somit Menschen auf der ganzen Welt dazu animieren wollen, to go ape with us, also komm und benimm dich affig mit uns. Somit ist die Schwelle zur Teilnahme an solchen Aktionen durchaus niedrig. Es braucht keine fundierte theoretische Grundlage oder auch keine jahrelange Erfahrung. Es ist so gesehen ein easy access. Aber gerade hierin liegt auch, würde ich denken, zumindest ein bisschen die Schwäche. So sehen sich die Guerilla Girls durchaus als feministische Aktivistinnen. Ja, sie sagen sogar, sie wollen das F-Wort Feminismus neu erfinden und besetzen. Jedoch ist kaum greifbar, was genau dahinter steht. So sind die Lebenswelten von Frauen zwar immer wieder Thema ihrer Arbeiten, wie sie eben sehen konnten, jedoch ist nicht ersichtlich, mit welchem Verständnis von Frau hier operiert wird und wer eine Künstlerin ist. So bleibt unklar, ob sich die Gruppe einem durchaus überholten Biologismus immer noch verpflichtet fühlt oder offen ist für alle Personen, die innerhalb des Kunstbetriebes und auch in der Gesellschaft an Marginalisierung leiden. So sind in Bezug auf mehrere Fragen, zumindest für mich und ich denke auch für einige andere Kritikerinnen, die Position der Guerilla Girls durchaus nicht eindeutig zu verorten. Zum Beispiel, wie verhält es sich mit Transkünstlerinnen? Dürfen die mitmachen? Zählen die als weibliche Künstlerinnen, die angesprochen werden? Wie mit Künstlerinnen mit Behinderung? Das ist auch eine Gruppe, die dort nicht Erwähnung findet. Zwar scheint eine klare Positionierung auf Seiten von Artists of Color da zu sein, trotzdem kam es auch im Schaffen der Guerilla Girls 2006 zu einem Plakat, was ich auch beim ersten Betrachten als sehr problematisch empfand, nicht ganz wusste, warum ich es so problematisch sehe, aber dann auch ein bisschen mehr gelesen habe und eine Kritik fand ich durchaus sehr treffend. Dieses Plakat hing in Los Angeles zu Zeiten des Oscars 2006 und weist halt auf die Diskriminierung gegenüber Frauen innerhalb der Filmindustrie hin. Das nur mit diesem Gorilla zu machen, ich sah das Plakat und fand es schwierig, sagen wir es einfach mal so. Ein anderer sehr stark politischer Künstler hat das Problem sehr gut beschrieben, indem er halt auf die Wurzeln, die dort angesprochen werden, den King Kong Film, der 2006 eine neue Wiederbelebung fand, aber natürlich von 1933 ist, dass es durchaus schwierig ist. Er sagt, und ich lese das jetzt in Englisch vor, ich werde es versuchen nochmal auf Deutsch zusammenzufassen. The original 1933 King Kong movie was produced at a time when membership in the Ku Klux Klan numbered in the millions. A fact that shouldn't be forgotten when considering the portrayal of the savage black natives who kidnapped the beautiful white woman. Kong himself embodied white America's racist view of black males as animalistic brutes obsessed with white women, which of course is why the giant ape had to be killed. Kong was the ultimate distraction for an America trying to ignore Depression-era woes and the rising tide of fascism that was consuming Europe. Is it so bizarre, then, that Kong is back while America occupies Iraq and spirals even deeper into denial? The world is in flames and Americans are transfixed by digital ape. Also die Kritik an dem Plakat, die man durchaus machen kann, ist, dass es halt auf diesen rassistischen Topos des King Kong zurückgreift. Auf der anderen Seite kann man natürlich sehen, Gorilla Girls, das ist ein Affe, da ist schon irgendwie eine Verwandtschaft zwischen den beiden da. Aber trotzdem steht halt gerade dieser Film für eine sehr, sehr rassistische Seite innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Etwas, eine kritische Lesart, die vielen Menschen, zumindest in Amerika, die ein kulturelles Wissen besitzen, durchaus geläufig ist. Also das, die Wahl dieses Motives kann absolut kritisch und skeptisch gesehen werden, weil sie immer noch mit dem, auch wenn wir hier King Kong als Queen Kong haben, wie sie in einem Kleid durch die Gegend stapft, ist trotzdem die Assoziation auch mit diesem durchaus rassistischen Film immer noch da. Also die Frage, hätte man für die Message ist gut, das Bild und die Art und Weise, wie es rübergebracht wird, grenzwertig. Am Ende bleibt festzuhalten, dass die Gorilla Girls eine durchaus wichtige kritische Stimme halt der Kunstwelt waren und auch immer noch durchaus sind. Auch wenn sie zweifelsohne ein Teil des Kunstmarktes geworden sind, versuchen sie, den doch irgendwie zu unterwandern. In vielen waren sie sicher ein Vorbild für andere politisch motivierte Künstlerinnengruppen. Also viele Gruppen referieren auch die Gorilla Girls. Trotz allem sollten sie von der Kritik nicht verschont bleiben und nicht verschont werden. Denn auch bei ihnen gibt es fragwürdige Momente, wie gerade diesen, beziehungsweise Grauzonen, die keine klare Linie erkennen lassen. Alles in allem sind sie aber eine durchaus sinnstiftende Akteurin in einer Umgebung, die sich gegenüber Kritik sehr lange verweigert hat. Und die nun einsehen muss, dass Ausschluss oder auch minimale Teilhabe von Frauen und Artists of Color eine politisch brisante Dimension mit sich führen. Gerade weil Bilder Wirkmacht haben und der Zugang zu den Bildern und zu den Orten, in denen die Bilder kreiert werden, zu den Medien, ist deshalb so wichtig. Kommen wir nun zu dem letzten Teil, der wird etwas kürzer als die anderen sein, zum Thema Bilder sprengen Möglichkeiten von Intervention und Kritik. Hierbei möchte ich besonders auf das sogenannte Ad-Busting oder auch Culture Jamming eingehen. Wenn wir also von Teilhabe und von Intervention und Kritik reden, gerade wenn es um Bilder geht, kommen wir an einer Größe in unserer heutigen Gesellschaft kaum vorbei, und das ist der Werbung. Ob wir wollen oder nicht, Außenwerbung ist da, wir können unsere Augen schlecht verschließen, um sie auszublenden. Nicht nur, weil diese zum Kauf animieren sollte, sie bedient sich auch gleichzeitig Bildern und Rollenvorstellungen, die ihre nicht gerade harmlose Wirkung manchmal sofort und ein anderes Mal erst bei näherer Betrachtung entfalten und offenbaren. Ein Mittel, um diese unterschwelligen Nachrichten auf die Schliche zu kommen, ist das sogenannte Ad-Busting, also das Werbung-Sprengen. Sprengten die Gorilla Girls 1985 die heile Welt der Kunst, indem sie auf Missstände hinwiesen, so können heute auch Nicht-Künstlerinnen von ähnlichen Kritikstrategien Gebrauch machen. Nicht-Künstlerinnen auch wieder mit einem großen I. Wie wir sie zum Beispiel in der feministisch-visuellen Parodie gesehen haben. Auch wenn hier nicht behaupten, dass Ad-Busting direkt von den Gorilla Girls beeinflusst wurde, so denke ich doch, ist eine bestimmte Verwandtheit zwischen den Strategien, wie sie in beiderlei Richtung angewendet wird, zu sehen. Besonders das feministische Ad-Busting setzt sich mit Rollenbildern von Geschlechtern und auch Sexualität in den Medien auseinander und hinterfragt diese kritisch. Oft auch mit einer gewissen Prise an Humor und Sarkasmus, wie wir sie in den Beispielen der Gorilla Girls gesehen haben. Ad-Busting an sich gehört zu der übergeordneten Kategorie des Culture Jamming, also des Kulturen-Jams, welches eine Taktik ist, die dazu dienen soll, die mediale Kultur sowie die große kulturelle Institution zu untergraben und zu verstören. Culture Jamming soll des Weiteren die Methoden der Dominanz innerhalb der Gesellschaft sichtbar machen und so zu einer Veränderung beitragen. Also eine ähnliche Zielführung, wie wir sie auch in der Kritik der Kunstwelt der Gorilla Girls gesehen haben. In dieser Definition erkennen Sie vielleicht auch die eben gerade angesprochene Verwandtheit von Strategien und Methoden zwischen den Guerilla Girls und des Endbustings. Von vielen Kritikerinnen und teilweise definieren sie sich auch selbst als Culture Jammers. Wie kann dieses Culture Jamming und genau das Adbusting aussehen? Ziel bei beiden ist es, der Betrachterin, dem Betrachter, das Altbekannte so zu präsentieren, dass der Wahrheitsanspruch des Bildes und der mit ihm verbundene Nachricht gänzlich negiert wird. Und die wahre Intention bzw. die Einstellung, welche hinter ihr stehen, zum Vorschein treten und so ein Umdenken und Nachdenken stattfinden kann. Ich habe Ihnen jetzt mal ein paar Bilder rausgesucht. Die ersten drei Bilder würde ich schon eher in die Richtung professionelles Adbusting einordnen. Hier wurden Werbung für CDs von drei Künstlerinnen geadbustet. Vielleicht ist es nicht ganz für alle erkenntlich. Diese Boxen, die sich auf den Bildern befinden, sollen ein Photoshop-Fenster erinnern. Wo also auch hingewiesen wird, dass dieses Produkt, denn die Frauen in dem Plakat sind Produkte, auch wenn vielleicht nur die CDs eigentlich die Produkte sind, aber die Frauen, das Image der Frauen wird ja mitverkauft, wird also entlarvt als etwas, was nicht real ist. Diese Frauen, die Sie dort auf den Bildern sehen, auch wenn wir denken, dass wir sie kennen, existieren so in der Darstellung im realen Leben nicht, sondern sind ein Produkt des Photoshops. Darauf will halt dieses Adbusting hinweisen. Es ist sehr dezent, man würde vielleicht gar nicht drauf kommen, dass diese Werbefläche gebastelt wurde. Erst bei näherem Hingucken wird klar, dass wahrscheinlich nicht die Plattenfirma jemand bezahlt hat, um so ein Werbeplakat darzustellen. Ein anderes wäre dieses, wo auch eine Nachricht vermittelt wird, dass halt die Getränke, die dieser Anbieter den Kunden offeriert, doch eher an eine Zuckerbombenkontrolle erinnert. Auch hier ein durchaus professionell gehaltenes Adbusting, das vielleicht auf den ersten Blick, wenn man die Schrift nicht liest, nicht auffallen würde. Ein anderes ist von einem deutschen Adbust, ich glaube sogar von Greenpeace, wo auch auf den ersten Blick es aussieht wie eine sehr normale Werbung, so wie wir sie in jeder Zeitung finden können. Und wir erst bei näherem Hinschauen, beim Durchlesen der Schrift, oben natürlich, das soll Klimakiller heißen, darauf gestoßen werden, dass dies keine Anzeige ist, sondern eher eine visuelle Parodie dieser Anzeige, die durch die veränderte Schrift, durch die veränderte Nachricht, die dort transportiert wird, gebastelt ist. Als nächstes ist das etwas Ding vom letzten Jahr, was mir so persönlich am besten gefallen hat, was, denke ich mal, die meisten auf Facebook oder irgendwo im Internet Fotos von gesehen haben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese unsäglich, Werbung für die rosa Überraschungseier, die jetzt nur für Mädchen draußen sind. Da gefiel mir dieses Adbust doch sehr gut. Die Werbung wurde an einem Universitätsgebäude und wenn ich mich recht erinnere, war das in Stuttgart angebracht, was die Leute, die dort zur Uni gehen, nicht so wirklich cool fanden, als eine Werbefläche für so ein doch stark gegendertes Produkt herzuhalten. Und da wurde halt dann Rosa Luxemburg draus. Also ein Produkt, was eigentlich die Geschlechterunterschiede noch mehr zementieren soll, wird auf einmal zu etwas politisch subversiven. Und wir erkennen nicht mehr so ganz, um was es eigentlich gehen soll. Hier nochmal ein. Hier nochmal. Ich wollte fragen, was unten rechts draufsteht. Achso, okay, Entschuldigung, ja. Na, neugierig steht da, glaube ich, oder irgendwas, ne? Genau, und da ist, glaube ich, die bekanntere Version dieses Adbusts, dass als es fotografiert wurde, doch große Verbreitung fand. Ich weiß gar nicht, von wie vielen verschiedenen Seiten ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Hier diese, das Ei auf rosa und dann einfach das Luxemburg drüber geklebt. Zack, schon hat man eine durchaus politisch subversive Nachricht. Das ist also ein Self-Made-Adbust, so gesehen. Und dann habe ich Ihnen noch fünf weitere mitgebracht, die sind leider alle aus dem englischsprachigen Raum. Ich habe jetzt auch keine deutschen gefunden. Aber die sollen Ihnen ein bisschen zeigen, dass man auch durchaus kein großer Photoshop-Künstler sein muss oder das Layouten ganz klasse beherrschen muss, um selber vielleicht sich kritisch und Adbusting-mäßig zu beteiligen. Die sind ganz einfache Apps, wo Anzeigen aus Zeitungen getrennt wurden, die Nachricht ein bisschen verändert wurde, beziehungsweise auf die Fehler in dieser Werbung hingewiesen wurde. Und all solche Apps zum Beispiel können Sie im Internet auch ganz vielen Blogs finden. Solche Apps kann man auch durchaus selbst machen, indem man sich vielleicht selber mal beim Arzt eine Zeitung nimmt und ein bisschen rummalt. Sollte man natürlich nicht machen, kaufen hier nicht zur Zerstörung auf, aber sowas ist zum Beispiel möglich. Hier haben wir eine Werbung für ein Gesichtsreinigungsmittel, ein amerikanisches Gesichtsreinigungsmittel, glaube ich, wo halt in der Sprechblase drin steht, es ist gut, dass Sie dieses Bild nochmal geairbrushed haben, weil das Zeug überhaupt nicht wirkt. Das ist das eine. Ein anderes, was für ein Lippenauffüllprodukt wirkt, bei der Frau steht Foundation für, um meine Haut gleichmäßig zu bekommen jeden Morgen, blond, um meine Haare zu highlighten alle 2 Monate, Restylane, um meine Lippen aufzupumpen alle 2 Jahre. How I define myself. So zweimal definiere ich mich. Zweimal im Jahr. Zweimal im Jahr. Ja, stimmt. Ja, 2 Jahre. Doch viel schlimmer. So definiere ich mich. Und der Text, der dann dazu geschrieben wurde, fragt halt, diese Frau definiert sich durch ihr Make-up, ihre Haarfarbe und ihre Lippeninjektion. Das ist so traurig. Also wo nochmal darauf hingewiesen wird, dass so definiere ich mich, eine wahnsinnig oberflächliche Sache ist, wenn das wirklich nur auf diese 3 Sachen beschränkt ist. Sie sehen also, mit einem Stift kann man durchaus auch etwas betreiben. Hier nochmal etwas, was ähnlich gelagert ist. Enthüllen Sie Ihre innere Essenz. Deine Essenz ist innen. Du wirst sie nicht enthüllen, wenn du außen Kosmetik aufträgst oder kosmetische Prozeduren durchläufst. Das ist auch sehr schön, allein schon das Rosa schreibt mal wieder. Für eine eine Slip-Einlage. Da sind viel mehr Dinge, mit denen sich Frauen lieber beschäftigen würden, als mit ihrer Slip-Einlage. Und zur Auswahl haben wir einmal Sport machen, Reisen und Männer. Das sind die 3 Dinge, laut dieser Werbung, mit denen sich Frauen lieber beschäftigen würden. Und der Text dazu sagt, weil Frauen auch niemals über Politik, Wirtschaft, ihre Karrieren, Bildung oder irgendwas anderes Substanzielles nachdenken würden. Und das hier ist das Letzte. Ich glaube, diese Werbung läuft auch gerade bis zum Umfallen, zumindest mit Amy McDowell, so heißt sie, ne? Läuft auch gerade bis zum Umfallen mal wieder im deutschen Fernsehen. Klein geschrieben, das eigene Kreis sagt, jeden Morgen kämpfe ich mit allem, was ich habe, gegen das Altern. Und der Kommentar fragt, beziehungsweise sagt, vielleicht solltest du dein Alter einfach willkommen heißen, beziehungsweise akzeptieren, denn du kannst es dich nicht davor schützen. Also auch hier wieder die Frage, brauchen wir das oder brauchen wir eine andere Einstellung? Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug in dem, was Adbusting sein kann. Sie sehen, sehr professionell, selbst von Photoshop hergestellt oder teilweise sehr much do-it-yourself, sehr stark do-it-yourself, indem man einfach einen Marker nimmt und die Nachricht der Werbung ein bisschen auseinanderpflückt. Wir sind nicht nur an den Zahlen, die uns die Gorilla Girls in dem letzten MAC-Plakat von 2011 präsentierten, sondern sicherlich auch beim Betrachten dieser Werbebilder, alles durchaus aktuelle Werbebilder, das ist nichts, was vielleicht aus den 50ern kommt, scheinen wir alles in allem immer noch ein ganz großes Stück davon entfernt zu sein, dass sich erstens die Teilhabe von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen innerhalb der Kunstwelt verbessert und zweitens, dass sich das Bild, welches in unserer Gesellschaft von den Geschlechtern produziert wird, etwas ändern tut. Hierzu ist ein ständiges Nachhaken, Kritisieren und auch Intervenieren notwendig. Die Bilder, die uns umgeben, egal ob sie jetzt dezidiert Kunst sind oder Werbekunst, gestalten unsere Welt, erhöhen gewisse Einstellungen, während sie andere völlig marginalisieren und unsichtbar machen. Die Herstellung dieser Bilder sind Diskurse, in denen nicht nur nach den Inhalten gefragt werden sollte, sondern die auch davon abhängen, dass mehr Menschen in diese Diskurse, in das Gestalten der Diskurse eingreifen können. Um noch einmal auf die Frage, ob Kunst denn nun politisch ist, einzugehen, denn das ist ja so das Hauptanliegen der Ringvorlesung. Ich denke, dass Kunst als Teil der Gesellschaft durchaus und irgendwie auch immer politisch ist. Ob es die Kunstschaffenden intendiert haben oder nicht, ob der Kunstbetrieb damit einverstanden ist oder nicht. Alle sind politische Akteure und ihr Verhalten hat Konsequenzen, gerade wenn wir über Teilhabe reden und was Menschen von Teilhabe an bestimmten Feldern abhalten tut, bewegen wir uns in einem hochpolitischen Feld. Daher ist es wichtig, dass es kritische Instanzen gibt, die auf Missstände und Diskriminierung aufmerksam machen. Ob sie nun Gorillamasken dabei tragen oder das Ganze in einem Blog veröffentlichen, ist ihnen überlassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht total tot gequatscht. Danke, dass Sie da waren und zugehört haben. Wenn Sie sich noch weiter informieren wollen, hier stehen ein paar Quellen, unter anderem auch die Internetseite der Gorilla Girls, auf denen es noch viel, viel mehr interessante Plakate gibt. Fühlt sich irgendwer noch in der Lage oder möchte noch eine Diskussion führen? Ich frage es mal so, ja? Würdest du diese Guerilla Girls als Künstlerinnengruppe bezeichnen oder hast du das gemacht? Ich weiß es nicht mehr genau. Würde ich da widersprechen und sagen, dass das eine Musikgruppe ist. Dann würde ich sagen, es ist eine politische Künstlerinnengruppe. Also der Kunstaspekt, finde ich, ist bei Ihnen durchaus da, aber es ist durchaus auch politisch motiviert. Ich denke, Sie verbinden beide Ebenen und die schließen sich jetzt nicht unbedingt für mich aus, sagen wir es so. Oder würden die sich für mich ausschließen? Also ich fände es halt wichtig, dann irgendwie zu gucken, wie das da irgendwie zusammengemixt wurde. Und ich würde schon sagen, also gerade von den Sachen, die du gezeigt hast, war da schon so ein Text-Overload und irgendwie, also weiß ich nicht, es wirkt auf mich wie halt politische Plakate, die irgendwie mit künstlerischen Elementen ein bisschen aufgehübscht wurden, um vielleicht aufs Auge zu fallen. Aber wo ist da jetzt irgendwie der... Also wie viel Gewicht hat da irgendwie ein künstlerischer Anspruch oder so? Ja. Wie gesagt, die Gruppe besteht aus Künstlerinnen. Ob sie das jetzt unbedingt zur Kunstgruppe macht, kann man natürlich diskutieren. Die Plakate, die ich gezeigt habe, stimmt, waren sehr textlastig. Aber trotzdem ich glaube, es hängt davon ab, wie die einzelnen Menschen Kunst definieren. Ob ich jetzt sage, Kunst ist für mich alles, was nicht unbedingt textlastig ist, dann fällt das vielleicht als Kunst raus. Allerdings der Rahmen, in dem es gemacht wird, denke ich, beinhaltet schon Kunst. Für mich kann auch Textkunst Kunst sein. Also ich denke, das ist so eine Definitionsfrage. Ich weiß nicht, ob da jemand anderes noch andere Ansichten zu hat. Gerne mit reintragen, ja? Andere Ansichten. Okay. Wir haben dazu noch Fragen gestellt, dann hast du das. Weiß nicht, gibt es dazu noch andere Ansichten? Also ich sehe es auch so, dadurch, dass es auch als Kunst rezipiert wird, wird es auch zu Kunst gemacht, unter anderem. Das ist halt, Sie selber sagen, für Sie ist das zwar politisch motiviert, aber durchaus Kunst. Die Kunstwelt selbst sieht es auch als Kunst. Sie haben auf Biennalen ausgestellt und sind in Kunstmuseen. Das ist so halt immer die Frage, was ist für den Betrachter oder die Betrachterin Kunst und für diejenigen, die das schaffen, das Werk. Okay. Kannst du nochmal dieses King Kong-Plakat machen? Das King Kong-Plakat, ja. Ich hatte irgendwie ein ganz anderes Problem damit. Fängt das an mit diesem Slogan. Die weiblichen Regisseuren von der Kette zu lösen. Ja. Das zeichnet so ein komisches Bild von Diskriminierung. Dass irgendwie die männlichen Regisseure oder sonst wer dasteht und die halt in Ketten legt. Und wenn man sich die Statistik ansieht, dann fängt die Diskriminierung ja schon an, bevor man von diesen 7% reden kann. Also warum sind denn nur 7% Regisseure Frauen? Und dass es nur 7% sind, das zieht das alles andere nach sich. Also dann können dann auch nicht so viele Preise kriegen, ist klar. Na klar, also dieses Plakat ist auf vielen verschiedenen Ebenen durchaus problematisch. Auch der Inhalt, ja, das Unchained Women fand ich auch irgendwie merkwürdig, als wären die irgendwo in in einem Keller von einem männlichen Regisseur angeleint oder so. Also es liest sich sehr komisch und dann halt noch das Bild, mit dem da gehandhabt wird, wird durchaus sagen, das ist eine so mit der schwächsten Arbeiten der Gruppe, wenn ich mir das Ganze ansehe. Es ist eine sehr, sehr merkwürdige Assoziation, die da freigerufen werden. Und das natürlich auch, es wird wieder darauf abgezielt, wenn wir uns halt diesen Schriftzug mit den 7% angucken, der Top 20 Filme von 2005. Also es wird wieder die Richterskala, die eigentlich der Markt vorgibt, an das Ganze angelehnt. Also an das Ganze angelegt. Und da fallen dann halt viele unten raus, dass da vielleicht kleinere Arthouse-Filme doch durchaus von Frauen gedreht wurden, die aber jetzt nicht zu den Top 200 Filmen gehören. Das fällt da halt alles weg. Das Plakat zielt sehr auf kommerziellen Erfolg und natürlich kann man auch hinterfragen, muss man denn unbedingt einen Oscar bekommen? Ist diese Institution nicht irgendwie auch nicht gerade die nicht diskriminierendste, die es gibt? Also es ist natürlich fragwürdig, ob man gerade diese Messskalen anlegen will, ob man gerade schon erst an dem Top-Level des Regisseurs oder der Regisseurin anfangen will, oder ich vielmehr sagen möchte, hat Hollywood nicht generell ein Problem und nicht nur mit den Regisseurinnen, sondern fängt das nicht schon viel früher an? Ja, also alles in allem, im Inhalt und in der Darstellungsweise ein durchaus kritisch zu sehendes Plakat. Vielleicht nochmal zu dem vorher, ich wundere mich, mit welcher Konsequenz sie über 20, 30 Jahre genau dieselbe Sache machen. Mhm. Das finde ich irgendwie zu der Frage von dieses politische und Kunst und so fast schade, weil ich finde es total akzeptabel, sich einer explizit politischen Strategie zu bedienen, nämlich die Formulierung von Slogans, das ist im meisten Sinne als Slogan gezeigt, einfach eine klare Message, die so bestimmt nicht eine, wie auf einer Demo oder so, da wird man nicht die ganze Breite der Analyse aufmachen, aber man hat halt so als Slogans. Mhm. Dann würde ich eher die Frage stellen, jetzt in der Konsequenz und Langwierigkeit, so ob das nicht, ob da dann nicht wirklich andere Strategien noch zur Verfügung stehen in der Kunst. So. Und das ist vielleicht deine Frage, ob wir sie verstanden haben. Mhm. Das finde ich interessant. Und deswegen wäre es auch nicht interessant zu wissen, was machen die Menschen denn privat für eine Arbeit. Also dadurch, dass sie anonym ist, wird es immer ein Dunkeln bleiben, aber das würde mich wirklich interessieren. Vielleicht werde ich mal darüber das interessiert, glaube ich, sehr, sehr viele auch Leute in der Kunstwelt. Ja klar, also es ist schon faszinierend, wenn man sich die Plakate von 85 anguckt, hätten die auch gestern gemacht sein können. Also es ändert sich nicht viel an dem Stil, sie sind sich da schon sehr treu geblieben. Und offensichtlich ändert sich auch nicht viel an der Situation. Ja, das ist das andere. Das heißt, die Analyse ist vielleicht sogar schon gemacht worden, vielleicht ist sie vor 30 Jahren gemacht worden. Und jetzt ist die Frage so, was es noch für andere, vielleicht erfolgreichere Strategien dafür geben kann, damit umzugehen. Oder auch jetzt zum Beispiel angefangen an den Kunsthochschulen und so, ne? Da wollen wir nicht weit fahren, so 80% weiblich Studierende, 80% männliche, auch so. Also ist alles klar und schon lange. Ja. Und da wäre eher so, ich war erstaunt, dass sie heute noch aktiv sind, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre eine Sache aus den 80ern. Ich habe es nicht auf dem Schirm, dass die heute die gleichen Plakate noch machen. Fand ich auch etwas faszinierend, als ich das vor ein paar Jahren rausgestellt habe, dass es sie durchaus noch gibt, obwohl jetzt schon die Gorilla-Kostüme in Museen hängen etc. Also das ist halt auch so eine ganz merkwürdige Situation, in der ich denke, die Gruppe sich befindet und weswegen es da auch 2000 diese Abspaltung von den zwei anderen gegeben hat, weil die Theatergruppe ist schon etwas aktiver und vielleicht auch in vielen Dingen radikaler und die Broadband-Gruppe beschäftigt sich halt mit der Gesamtgesellschaft so gesehen. Also dass es da durchaus auch wahrscheinlich innerhalb Unterschiede in der Herangehensweise und in dem in der Zielstellung wahrscheinlich gab. Ja. Wie du auch gesagt hast, also wenn es eine kritische Analyse zum Kunstmarkt gab, ist die offensichtlich auch gescheitert. Also und wenn wir jetzt weitergehen würde, würde man schlecht auch nicht ohne Zusammenhang mit Krankheit und bla, dann ist es echt traurig. Der Kunstmarkt generell scheint sehr renitent zu sein. Ja. Wenn man sich wieder anguckt, wer so bei den ganzen Auktionen die Millionenpreise abräumt, also welche Kunstwerke, das ist schon zeichnend, teilweise, auf alle Fälle. Ob es nur an der besseren Lobby liegt? Wer weiß es nicht. Sonst noch Wortbeiträge, Fragen, Interventionen? Okay, dann bedanke ich mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und auch jetzt für die kleine Diskussion, die noch entstanden ist. Kommen Sie gut dahin, wo Sie hingehen wollen, kriegen Sie keinen Hitzschlag. Bleiben Sie kühl.